Ich will nicht mehr irgendeine auswechselbare Schraube in dieser Maschine sein. Ich will bei meinem Tod nicht das Gefühl haben, denselben Blödsinn gelebt zu haben wie die Millionen Idioten, die diesen Planeten bevölkern. Es ist einfach ein Scheißgefühl, dass auch noch das letzte Arschloch dasselbe gelebt hat wie ich. Schon in unseren jungen Jahren wusste jeder von uns, dass wir anders waren. Was viele andere Jungs besorgen. Wir sind aus anderem Holz und heute unantastbar. Darauf sind wir stolz, was all die anderen sagen. Alle in einem Topf, das ist uns scheißegal. Wir machen uns keinen Kopf, doch wenn's normal nicht wird, dann merkst du, blöde Sau. Erst dann werden wir böse, erst dann kriegst du aufs Maul. Für was jetzt, für was frei? Viele Jahre schon dabei, was sie uns sagen, scheißegal. Nur verboten, ob egal, für was voll, für was voll. Wir lange werden glauben, so sind nur wir, niemals wir. Skinhead! Scheißen oder Pissen, nicht so niemand uns zerbricht.